Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Aus tiefer Not. Kriminalhörspiel von Matthias Eckold und Tatjana Riese. Reichstag zu Worms. Ein junger Kaiser, Fürsten, Grafen, Botschafter, Gesandte. 18. April 1521. Luthers Kammer im Johanniterhof. Der Papst will Luther brennen sehen. Bruder Martin, es ist mitten in der Nacht. Die Stube ist ganz ausgekühlt, die Kerzen abgebrannt. Was schreibst du noch, Bruder Martin? Ein neues Pamphlet. Alle sollen es wissen, ich habe nicht widerrufen. Ich bin hindurch an alle ehrlichen Gläubigen der deutschen Lande zur Ermutigung. Meine Bücher sind unter meinem Namen und von mir verbreitet worden. Wenn nicht inzwischen etwa geschehen ist, dass durch die List und unangebrachte Weisheit der Feinde irgendetwas in ihnen verändert worden ist. Denn etwas anderes kann ich selbst nicht anerkennen, als was mir allein gehört. Du gehst zu weit, Martin. Denn keiner kann es leugnen und verhehlen, weil die Erfahrung aller und die Klagen der ganzen Welt es bestätigen, dass durch die Papstgesetze... Jetzt lass mich nur machen. Dass durch die Papstgesetze die Gewissen der Gläubigen auf elendeste Weise verstrickt, gequält und gemartert worden sind. Martin, du schreibst dich noch um Kopf und Kragen. Gute Gewürze vor die großen Fürze. Du dünkst dich sicher, doch das bist du nicht. Du hast immer noch viele Gegner, gewichtige Gegner, wie den Albrecht von Mainz. Ach, was, mir ist so wohl ums Herz. Bring Wein her und Brot und Käse auf den Tisch. Lass uns ein zünftiges Nachtmahl halten. Was für ein Spektakel auf dem Reichstag hier. Worms quillt über. Händler, Spielleute, Soldaten, Ritter, Huren. Ich hoffe, es geht bald wieder heim. Martin, das Parkett hier ist glatt. Du kannst noch stürzen. Es geht doch um die hohe Politik, ums Geld für die Armee, das Reichsregiment. Da bin ich nur eine Causa unter vielen. Die wichtigste. Alle sind sie hier. Die Fürsten und hohen Herren aus den deutschen Landen. Der Kaiser ist frisch gekürt. Er muss seine Macht gegenüber den deutschen Fürsten unter Beweis stellen. Und er ist noch ein Kind, mein lieber Petzensteiner. Er ist Regent von Gottes Gnaden. Ja, von Gottes Gnaden, von wegen. Der Papst hat ihn gemacht. Und Fugger hat gezahlt. Tag für Tag wird unser Heiland neu ans Kreuz genagelt. Sie sind wie die Juden. Das steht hier nicht zur Sache. Der von der Ecken hat dem Kaiser alles dolmetschen müssen, jedes Wort von mir. Als ich hinein bin ins Verhör, dachte ich bei mir, es ist gleich, wenn auch so viele Teufel auf mich zielten, wie Ziegel auf dem Dache sind. Hast du wieder unflätig über die Kirche gewettert? Der Kaiser hat noch nichts entschieden. Das ist kein gutes Zeichen. Der Papst will dich als Ketzer brennen sehen. Ja, und mancher von den Fürsten wünscht mich vogelfrei. Ich habe Angst um dich, mein Bruder. Ach, alle Welt schreibt tapfer für mich. Täglich erscheinen neue Lieder und Pamphlete gegen die Hurensöhne aus Rom. Nicht so laut, Martin. Ach, troll dich. Ab ins Bett. Ruh deine schwachen Nerven aus. Ich werde dieses Blatt jetzt weiterschreiben. Warte doch ab, wie das Urteil ausfällt. Oh, was bist du nur für ein Hasenfuß? Morgen früh bringst du mein Papier in die Druckerei. Der Hans von Erfurt soll es frisch in die Presse geben. Was für ein Segen ist die schwarze Kunst. Sie ist wie die Augen und Ohren von ganz Deutschland. 19. April gegen 11 Uhr mittags. Druckerei des Hans von Erfurt. Ein verräterischer Zettel. Kommt rascher, lieber von der Ecken. Ja. Wir wollen den Meister Erfurt zur Rede stellen. Recht so, verehrter Nuntius. Den frechen Lästerern müssen wir endlich das Handwerk legen. Ein Unglück. Oh Gott. Oh Gott im Himmel, was ist für ein das? Unglück. Was für ein schreckliches Bei allen Unglück, Heiligen. Oh Herr im Himmel. Meister Erfurt, was ist ein hier los? Ein Unglück. Meister ein großes Erfurt. Unglück ist geschehen. Ja, ein Unglück. Wer hat den Mann da am Deckenbalken aufgeknüpft? Wart ihr das? Mein Gott, nein. Er hat... Wer ist das überhaupt? Das war mein Gehilfe, der Thomas Seibelt. Trete beiseite, der Tatort muss gesichert werden. Sollten wir nicht den Richter herbeiholen und die Stadtwache? Wir ermitteln hier und ihr seid still. Ihr steht unter Verdacht. Ihr meint, es war Mord, Aleander? Ja, er war es selbst. Er selbst? Das wäre Gotteslästerung. Ja, er hat Hand an sich gelegt. Hier, schaut in den Kasten, da hat er sein Geständnis gesetzt. Wie sollen wir das lesen? Hä? Das liegt ja verkehrt herum. Lest ihr es vor. Ja. Ich, Thomas Seibold, habe große Schuld auf mich geladen. Reichard von Bayern, aus Hass ermordet. Er war ein Gegner des großen Martin Luther. Der Tote liegt... Noch ein Toter? Das ist ja unerhört. An der Klostermauer bei den Dominikanern. Der Reichard von Bayern ermordet? Jetzt lest vor, was hier oben im Kasten steht. Ich bin hindurch. Das ist die Überschrift für einen neuen Druck. Etwa wieder so ein freches, ketzerisches Flugblatt, wie ich es heute an der Domtür gefunden habe? Das sollte der Thomas setzen, als ich weg war. Seit dieser Luther hier in Worms ist... Ich bin hindurch. Schon wieder dieser Ketzer. Das ist kein Zufall, mein Lieber von der Ecken. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir senden gleich die Stadtwache, den teuren Leichnam zu bergen. Ach, da. Und schaut doch mal, da in der Joppe von Thomas. Was? Was ist denn das? Tja, schaut mal, was ich hier finde. Ein Pamphlet. Von Luther. Handschriftlich. Zeig dir. Ich bin hindurch. An alle ehrlichen Gläubigen der deutschen Lande zur Ermutigung. Das ist die Überschrift, die da gesetzt ist in dem Kasten. So, Meister Erfurt. Ihr druckt das Geständnis aus. Nur ein Blatt, verstanden? Es dient uns als Beweis. Beeilt euch! Außerdem verpflichte ich euch zu absolutem Stillschweigen über den ganzen Fall. Er ist von höchster Brisanz. Ein toter Burggraf. Eine Staatsaffäre. Wenn auch nur ein Wort über eure Lippen kommt, machen wir eure Druckerei dem Erdboden gleich. Es wäre ohnehin an der Zeit. Selber Tag, 13. Stunde. Luthers Kammer im Johanniterhof. Es winkt uns der Tod aus felsigem Schacht. Wir wandern tief in ewiger Nacht, in nie ergründeten Scholl. Wie kannst du jetzt singen, Martin? Das ist ein Lied aus meiner Heimat, Johannes. Die Hauer singen es, wenn sie in den Berg ziehen. Was sagt der Hans von Erfurt? Wann ist mein Pamphlet fertig? Am Nachmittag. Dann gehe ich selber hin und lese Korrektur. Der Hans wollte es erst gar nicht annehmen. Er stand schon auf der Kippe, dass er es druckt. Ich musste ihn beknien. Er soll sich freuen. Ein frisches Blatt von mir reißen ihm die Leute aus der Hand. Mag sein. Aber da draußen tobt Krieg. Für dich und wider dich. Und die wider dich haben mächtige Wortführer. Heute, nach der Frühmesse auf dem Domplatz. Der Nuntius hat gewütet. Der Nuntius ist ein Hundsfott. Er stand vor einem Flugblatt und schrie sich die Seele aus dem Leib. Du meinst, er hat eine? Die Sache ist nicht lustig, Martin. Was stand denn auf dem Flugblatt drauf? Da stand, dass 200 Ritter und viele andere Männer vor der Stadt stehen, sich für dich zu schlagen. Was sind das für Rotten? Die wollen Aufruhr. Ich sage doch, es wird gefährlich für dich. Es sollte alles mit Bedacht geschehen. Wenn's unter den Leuten brodelt, steht es wirklich nicht gut um mich. Jetzt wird dir wohl doch bang ums Herz. Es winkt uns der Tod aus felsigem Schacht. Martin Luther? Uns drohet des Berges Grund. Öffnet die Tür! Ich gehe, Martin. Dr. Martin Luther? Der bin ich. Ich muss euch einbestellen. Zum Verhör. Noch eins? Hat denn der Kaiser nicht genug von mir? Dies Dekret hier ermächtigt mich, euch dem erlauchtesten Erzbischof Albrecht von Mainz zuzuführen. Wenn nötig, mit Gewalt. Ihr seid bezichtigt, den Druckergehilfen Thomas Seibold zum Mord an Reichard von Bayern, Burggraf, zu Amberg-Sulzbach angestiftet zu haben. Unsinn! Somit geltet ihr selbst gleich einem Mörder. Ihr werdet euch vor der hohen Gerichtsbarkeit verantworten müssen. Gewäsch! Wie könnt ihr annehmen? Ich nehme gar nichts an. Ich tue meine Pflicht. Verantworten müssen und der hochnotpeinlichen Befragung unterziehen, durch die der Erzbischof ein Geständnis von euch erwartet. Ihr seid ein Aufrührer und Aufhetzer und habt euch der Ketzerei schuldig gemacht. Wenn das so ist, Bruder Petzensteiner, dann werde ich wohl meine 7 Sachen packen müssen. Bruder, was soll ich tun? Aufpassen, Johannes. Aufpassen. Ich packe ein paar Sachen ein und bitte, Bruder, helft mir in die Kutte. Aber rasch, Herr Doktor. Beeilung. Ich bin ein kranker Mann, muss Vorsicht walten lassen. Mein Bruder muss mich begleiten. Was ich? Was soll denn ich dabei? Zieh dich an, Johannes, und geh schon mal voraus an die Tür. Oh, Papier und Feder noch. Aus tiefer Not schreie. Herr Doktor, meine Geduld ist am Ende. Dann nimm das hier. Mein Tintenfass. In 3 Teufelsnamen. Verdammt, meine Augen. Wer den anderen jagt, wird auch müde. Los, komm, Johannes. Wir müssen jetzt dem Schicksal ins Handwerk pfuschen. Wachen! Haltet sie! Wachen! Speisesaal des Erzbischofs. Etwa zur selben Zeit. Die Beweise liegen auf der Hand. Ihr wisst, wie sehr ich euch schätze, Nuntius Alejandra, aber in diesem Falle habt ihr versagt. Wie konnte Luther fliehen? Hochgeehrter Erzbischof, ein schlagenderes Schuldeingeständnis als die Flucht des Verdächtigen hätten wir uns kaum wünschen können. Die Stadtwache stöbert ihn auf. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das hoffe ich, lieber von der Ecken. Ich möchte die Sache nicht an die große Glocke hängen, bevor wir nicht eine wasserdichte Anklage gezimmert haben. Ihr habt alle Beweise gesehen, erlauchter Erzbischof Albrecht von Mainz. Es sind Indizien. Indizien? Die Beweise liegen auf der Hand. Wir sollten sofort handeln. Seine Anhänger werden alles bis ins Kleinste untersuchen wollen. Nach seinem Auftreten in den letzten 2 Tagen hat sich die Zahl der Befürworter vervielfacht. Ich habe von Anfang an gewarnt. Es war ein großer Fehler des Kaisers, Luther überhaupt nach Worms zu laden. Wäre er nicht hier, wäre er auch kein Held. Doch einen Märtyrer brauchen wir auch nicht. Nein, aber einen kriminellen Volksverhetzer. Den machen wir aus ihm. Der Kaiser ist zu unerfahren. Mit 21 Jahren? Auf diesen Knaben hat jeder Einfluss, der nur nahe genug herankommt. Aber genau das kann unsere Sache befördern. Weil ihr ein wichtiger Berater seid, auf den er hört? Das sollte gehen. Jetzt haben wir die Trümpfe in der Hand. Anstiftung zum Mord und Flucht. Lasst uns der ketzerischen Schlange das Haupt zertreten, verehrter Albrecht, schnell! Dass uns Kurfürst Friedrich nur nicht zum Stolperstein wird. Er ist Luthers immerwährender Beschützer. Nach diesen neuerlichen Entwicklungen glaube ich kaum. Er wird Luther nicht mehr verteidigen wollen. Sein Sachsen muss schließlich überleben. Und ein so kleiner Staat ist stets bedroht. Wir werden Druck auf ihn ausüben. Friedrich hat von uns viele Privilegien erhalten. Er wird Luther fallen lassen müssen. Gut, dann gilt es. Zuerst müsst ihr ihn fassen. Und bitte, ohne großes Aufsehen. Dann nehmen wir ihn in die Mangel. Zunächst noch im Verborgenen. Ich will erst die Schlinge fest um seinen Hals. Dann gehe ich zum Kaiser. Der dann nicht anders kann und Luther endlich über die Klinge springen lässt. Wir brauchen dringend das Exempel. Damit Schluss ist mit der Aufrührerei im Land. Ja. Er wird brennen. Druckerei des Hans von Erfurt. 19. April gegen 15 Uhr. Der Herr schenkt uns das Leben. Wir dürfen nicht darob verfügen. Ich darf niemanden einlassen. Meister Erfurt, wir sind es doch. Bruder Martin und Johannes. Und euch schon gar nicht. Bitte, ihr müsst uns helfen. Ich stehe unter Hausarrest und darf mit niemandem reden. Euch habe ich das zu verdanken. Aber dein gutes Geschäft hast du uns auch zu verdanken. Eben. Also mach schon, lass uns ein. Wir sind auf der Flucht und wussten nicht wohin. Bei Gott, auf der Flucht. Die Stadtwache war in meiner Herberge mit einem Dekret für meine Inhaftnahme. Wir sind nur knapp entkommen. Bruder Martin hat dem Obersten sein Tintenfass ins Gesicht geworfen. Das mit dem Tintenfass macht ihr wohl gern. Im Notfall. Das Dekret spricht von einem Mord, den ich angestiftet haben soll. Mord? Der Reichert von Bayern ist tot aufgefunden worden. Ach, und was habt ihr damit zu tun? Nichts, deswegen sind wir ja hier. Euer Geselle soll ihn begangen haben. Was? Davon weiß ich nichts. Nicht? Nein, ich weiß nichts. Hans, was ist los? Ich kann nichts sagen. Hat euer Geselle den Burggrafen umgebracht? Der Thomas hatte nie etwas Gewalttätiges an sich. Im Gegenteil. Er war so sanftmütig. Und wieso den Reichard von Bayern? Nun ja, der war immer ein erklärter Gegner meiner Schriften. Warum sollte ihm ein Geselle darum was antun? Erklärt ihr es uns. Was wisst ihr? So spuckt es doch aus. Wo ist der Thomas jetzt? Er liegt in der Papierkammer. Die Stadtknechte haben ihn abgeschnitten. Abgeschnitten? Ist er nicht verhaftet? Er hat selbst Hand an sich gelegt. Aus Reue über seinen Mord. Oh. Eine Gotteslästerung. Der Herr schenkt uns das Leben. Wir müssen dankbar sein und dürfen nicht darauf verfügen. Ich werde ihn nicht einmal zu Grabe tragen dürfen. Der arme Sünder. Sein Geständnis habe ich gefunden. Er schreibt, dass er den Mord wegen euch tat, Dr. Luther. Na, dem Reichard hat er wohl vom Kloster der Dominikaner aufgelauert. Ich hätte deinem Gesellen eine solche Tat nicht zugetraut. Ich auch nicht. Er schreibt in dem Geständnis, dass er euch, Dr. Luther, aufs Wort folgt und dass der Reichard euer Feind war. Ja, ja, so in etwa. Ja. Jetzt werden sie mich jagen. Das passt ihnen in den Kram, dass ich mich schuldig mache am gemeinen Volk. Ich bitte euch, ihr müsst jetzt gehen. Ich komme in Teufels Küche, wenn... Hans von Erfurt? Öffnet die Tür! Los, zur Hintertür hinaus. Noch eins. Eure jüngste Handschrift fand der Nuntius hier in der Jacke vom Thomas. Für ihn war es ein Beweis mehr für euren aufrührerischen Einfluss. Ich wünsche euch Glück, Dr. Luther. Öffnet! Sofort! Dominikanerkloster. Abends. Bei Bier und Gebet. Wer an den Kern will, muss die Nuss knacken. Grüß Gott, die Herr Augustiner! Habt ihr euch verirrt oder wollt ihr zu den Dominikanern übertreten? Ihr seid doch der bekannte Doktor. Ich erkenne euch. Seid ihr ganz sicher, Bruder? Ja, gewiss. Ich habe doch das Bild auf dieser Schrift. Wie hieß sie doch gleich? Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ich habe es nur gesehen. Bei einem anderen Bruder. Das Deckblatt nur, aber euch erkenne ich. Dürfen wir euch zu einem bestimmten Vorgang befragen? Wir wissen nichts. Es handelt sich um einen Vorgang, an dem ihr beteiligt wart. Wir? Beteiligt? Wir kommen hier ja gar nicht raus. Wir kümmern uns um nichts als ums Bier. Und ums Gebet natürlich. Ums Braue, meint Basilius. Der Dach ist voll Schaffe, Bete und so weiter. Uns geht es da um dieses und so weiter. Ach ja? Was kennt denn der Sei, was er wissen wollt? Direkt vor den Mauern des Klosters wurde der Reichard von Bayern, Burggraf zu Amberg-Sulzbach, tot aufgefunden. Das ist ja schrecklich. Wir kennen ihn nicht. Euer Prior sagte uns, ihr beide seid ihm begegnet. Nee, da hat er uns missverstanden. Nicht wahr, Basilius? Ja, ich meine nein. Also das stimmt. Nicht mal den Namen des edlen Herrn kennen wir. Gibt es etwas, das eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen könnte? Wie heißt es doch so schön? Eine milde Gabe hilft in jeder Lebenslage. Mir Hunde nur ganz unverbindlich gekannt. Also eigentlich gar nicht. Aber ihr seid ihm doch begegnet. Das ja. Und wie seid ihr ihm dann begegnet? Mitunter ist eine Erinnerung so ganz verschwommen und tut sich schwer, herauszukommen. Wir haben ihm geholfen. Wobei? Er war betrunken. Er hat gerochen wie zwei Fässer Wein. Und da haben wir ihn in der Klosterbibliothek. Sozusagen untergebracht. Dass er wieder zu sich findet. Wir konnten ihn ja nicht so auf der Straße liegen lassen. Und als er wieder nüchtern war. Also, Bruder Basilius hat um 6 noch ihm geguckt. Da hat er noch seelisch im Schlaf gelegen. Und Bruder Laurentius hat ihm dann gegen 9:30 einen Krug mit Wasser hingestellt. So war's doch, oder? Ja, und kurz drauf hab ich Krach gehört. Da bin ich noch einmal gegangen. Und da war er fort. Und der Krug war umgestoßen. Also kurz nach 9:30. So war das. Die Glocke hatte grad erst geschlagen. Vielen Dank euch beiden. Dann werden wir jetzt mal gehen. Holt uns doch einen Krug von eurem Bier und Brot und frisch Gesächtes dazu. Das machen wir gern. Ihr sollt doch unser Bruderschaft in guter Erinnerung behalten. Ein bisschen ist es uns schließlich auch eine Ehre, euch so ganz persönlich getroffen zu haben, Bruder. Doktor. Lass uns, solange wir hier in Ruhe essen können, die Fakten auf den Tisch tun. Reichard von Bayern ist nächtens, volltrunken von unseren beiden Brüdern, in die Klosterbibliothek verbracht worden. Zum Rausch ausschlafen. Von dort muss er kurz nach 9:30 wieder aufgebrochen sein. Und ist seinem Mörder direkt in die Arme gelaufen. Sonst hätte man den Toten nicht an der Klostermauer aufgefunden. Wo Thomas ihn zur Strecke gebracht hat. Um 11 hat Meister Erfurt seinen Druckergehilfen gefunden. Ja, er hängt von eigener Hand. Moment. Irgendetwas haben wir übersehen. Wieso? Von hier bis zur Druckerei braucht man etwa eine Viertelstunde. Reichard verlässt kurz nach 10:30 das Kloster. Thomas begegnet ihm und bringt ihn um. Wie eigentlich? Das wissen wir nicht. Aber wenn es Thomas rasch gelungen ist, den Reichard ins Jenseits zu befördern, wäre er circa 10:40 fertig gewesen. Und 10 Minuten später war er in der Druckerei. Ja, also 10:50 frühestens. Um 11 kam Meister Erfurt. Das heißt, Thomas blieben nur knapp 10 Minuten, um das Geständnis zu setzen und sich aufzuhängen. Das ist kaum zu schaffen. Da stimmt etwas nicht, Martin. Komm, wir gehen noch einmal zum Hans von Erfurt in die Druckerei. Wer an den Kern will, muss die Nuss knacken. Martin, warte. Der Rest vom Brot und die Stück Fleisch. Ich steck's ein. Wer weiß, wann wir wieder was zum Beißen kriegen. Wenig später. Druckerei des Hans von Erfurt. Ein Bauernopfer und eine Riesenscheißerei. Ich hätte euch nicht nochmal einlassen dürfen. Meister Erfurt, nur ihr könnt uns weiterhelfen. Nein, ich kann nicht helfen. Hans, seid nicht so verzagt. Wir sind auf eine Spur gekommen und hegen ernste Zweifel, dass dein Druckergehilfe gemordet hat. Ihr auch? Ihr denn auch? Ich sollte sein Geständnis drucken. Nur einmal. Das war der Befehl vom Nuntius. Den Setzkasten haben sie dann als Beweisstück mitgenommen. Ich habe aber heimlich einen zweiten Druck gemacht. Und der ist interessant. Schaut ihn euch an. Ich, der Druckergeselle Thomas Seibold, habe zu große Schuld auf mich geladen. Denn ich habe Reichard von Bayern, Burggraf zu Amberg-Sulzbach, aus Hass ermordet. Er war ein Gegner des großen Martin Luther, den ich verehre und dessen Worten ich folge. Den toten Burggraf findet ihr an der Klostermauer der Dominikaner. Sola fide, sola scriptura. Was fällt euch auf? Also, ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Sein Name ist falsch geschrieben. Mein Gehilfe heißt Thomas Seibold, nicht Seibold. Also er hieß. Was er nicht sagt. Und noch etwas. Lies den Schluss nochmal. Sola fide, sola scriptura. Seine Abschiedsworte. Allein durch die Schrift, allein durch den Glauben. Meint ihr, sie sind zu pathetisch für einen einfachen Gesellen? Das ist es nicht. Was dann? Thomas, ein guter Handwerker, aus ärmsten Verhältnissen, sehr gelehrig. Und wir hatten große Freude an ihm und haben ihn das Lesen und Schreiben gelehrt. Das glauben wir ja gern, aber was soll die ganze Biografie? Er war recht geschickt und wie gesagt, sehr gelehrig, aber er konnte kein Latein. Kein Latein? Kein Latein. Er kann das nicht geschrieben haben. Das ist nicht sein Geständnis mit einem Fehler im eigenen Namen und den Schlussworten in Latein. Das heißt dann aber auch, dass Thomas sich nicht umgebracht hat. Ja. Und das bedeutet? Er hat sich nicht versündigt. Thomas ist erhängt worden. Ja, aber von wem? Wer sollte etwas gegen Thomas haben? Der Mörder kann Latein. Und er ist mit Martins Gedanken eng vertraut. Und will mich unbedingt mit einem Mord in Verbindung bringen. Einem Mord an einem deiner Gegner? Ja, mich vor aller Welt zu diffamieren, das ist das Motiv. Es geht gar nicht um Thomas, der war nur ein Bauernopfer. Ein Mord wegen einer Idee? Um mir daraus einen Strick zu drehen. Luther, der Heretiker. Ja, seine Artikel allein sind würdig, dass man 100.000 Ketzer darum verbrenne. Er sündigt nicht nur wieder die Geistlichkeit und die heilige Kirche, weshalb seine päpstliche Heiligkeit ihn bereits verdammt hat. Nein, er versündigt sich am einfachen Mann, der sich von dem Aufrührer den Geist verwirren lässt, sodass er auf die Straße hinausgeht und Menschen umbringt. Wenn ihr so redet, Dr. Luther, klingt ihr wie der Nuntius höchstpersönlich. Ja, aber so könnte er es glatt gesagt haben. Ja, und er war auch gleich zur Stelle. Wie meint ihr das? Das Unglück hatte ich noch gar nicht recht begriffen. Da stand er schon neben mir. Im Schlepptau den Johann von der Ecken. Die beiden haben gleich die Untersuchung an sich gerissen. Ich wollte noch den Richter oder die Stadtwache holen, aber sie haben mich zurückgehalten. Und wie zielsicher hat der Nuntius dann eure neueste Schrift in der Joppe vom Thomas entdeckt. Das kam mir erst hinterher sehr merkwürdig vor. Ja, jetzt rieche ich den Braten. Der Nuntius kann in jedem Fall Latein. Und deine Schriften hat er auch gründlich studiert. Ja, und da er Zeit seines Lebens mit Büchern und Schriften umgeht, wäre ihm auch zuzutrauen, ein paar Lettern in den Kasten zu bringen. Aber, ach! Glaubt ihr wirklich, der Nuntius des Papstes ist ein Mörder? Ihm traue ich es eher zu als dem Thomas. Schaut euch die erste Zeile von dem Druck nochmal an. Das ist die Überschrift von Martins Flugschrift. Ich bin hindurch. An alle ehrlichen Gläubigen der deutschen Lande zur Ermutigung. Zur Ermutigung. Ein Glücksfall für den Täter, ein Beweis für meine Mitschuld. Thomas hatte schon begonnen, das Pamphlet zu setzen. Die ersten beiden Sätze hatte er fertig. Dann muss ihn sein Mörder überrascht haben. Ich setze aus dem Schriftkasten etwa 12 bis 1500 Buchstaben pro Stunde. Thomas war noch Anfänger. Er schaffte vielleicht um die Hälfte. Das hier, die Überschrift von dem Pamphlet, sind 80 Zeichen. Für ihn etwa 6 Minuten Arbeit. Der Mord muss also sehr früh geschehen sein. Kurz nach 7. Ich war noch gar nicht lange weg. Der Reichhard ist erst nach 22:30 aus seinem Rausch erwacht. Da war Thomas schon tot. Er kann ihn nicht ermordet haben. Das beweist eure Rechnung. Die beweist noch etwas. Was? Auch der Nuntius kann der Täter nicht gewesen sein. Nicht? Warum nicht? Von 7 bis 7:30 hat der Nuntius auf dem Domplatz seine Hasstiraden über das Flugblatt an der Domtür losgelassen. Ich habe ihn selbst gesehen. Hey Bruder, kommt her und lest. Es geht um euren Augustiner, Bruder. Buntschuh, Buntschuh, Buntschuh. Diese Kirche muss an Haupt und Gliedern geläutet werden. Achtung, da kommt der Nuntius des Papstes aus dem Dom. Der kommt uns gerade recht. Was ist das für ein Auflauf hier? Trete beiseite und lasst mich lesen. Diese Schmirage. Wer hat diesen Zettel hier angebracht? Der Zettel hing schon, als wir kamen. Und ihr lest es laut und fröhlich in die Gassen rein? Seid ihr auch verstockte Hetzer? Aber mit dem Ablass hat er doch recht, der Luther. Alles, was der Kirche heilig ist, wird von ihm verdammt. Alles, was die Kirche verdammt, lästert er. Das ganze Ablassgeld ist für den Petersdom. Der soll recht herrlich werden. Und für die Privatschatulle des Papstes. Und des Kaufmanns aus Augsburg. Der hat ja sogar den Karl bezahlt. Den Kaiser? Dieser verdammte Mönch ist ein Spalter der Kirche. Und er ist ein offenbarer Ketzer vor uns und euch allen. Und jetzt befehle ich, geht auseinander! Geht in den Dom und beichtet. Das ist doch alles eine Riesenscheißerei! Schade. Ich hätte gern den Nuntius überführt. Mir ist, als werde ich von den Fluten mitgerissen und umgeworfen. Das Lärmen tobt gewaltig und scheint mir vor dem jüngsten Tag nicht gestillt. Sie wollen mich immer und immer und immer. Ach, ich bin's müde. Die Hände zittern mir, seht ihr? Seht! Eine zitternde Hand kann nicht mehr die Feder führen. Das ist ein Zeichen unseres Herrn da droben, dass ich nicht weiter anschreiben soll gegen den Unflat, der um uns ist. Martin, was hast du dem Staupitz vor Tagen geschrieben? Christus selber müssen wir leiden sehen. Bisher war es vielleicht recht, demütig still zu schweigen. Jetzt aber, da durch alle Lande unser liebster Heiland, der sich für uns hat dahingegeben, zum Gespött geworden ist, sollen... Na, sag du es weiter. Ja, ich weiß. Sag selber, was du schriebst. Sollen wir da nicht für ihn kämpfen? Das meine ich. Das sollen wir. Ihr dürft nicht länger bleiben. Es ist zu gefährlich in meiner Druckerwerkstatt. Jederzeit können die Stadtknechte wiederkommen. Helf euch Gott, dass ihr nicht noch mehr hineingezogen werdet in diese Sache. Helf euch Gott, dass ihr weiter drucken könnt. Ich danke euch. Glück auf den Weg, wohin er auch führt. Komm, Martin, lass uns gehen. Martin Luther auf der Flucht. Was für ein trauriges Schauspiel. Wohin können wir denn jetzt noch gehen? Zu unserem Herrn, Bruder. In seine Arme und unter sein Dach. Wohin? In den Dom. Im Dom zu Worms. Nachts. Eine Lüge ist wie ein Schneeball. Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist gütig. Sein Erbarmen wird ewig. Der Herr hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Ich danke euch, Hochwürden, dass ihr mir beigestanden habt beim Bußsakrament. Ihr kennt nun meine Pein und meine Peiniger, den ganzen Sermon. Ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich, dass ich als Beichtvater mich an euch wende. Ich hoffe, der Herr duldet, was ich tue. Ihr wisst es, steht nicht gut um mich. Es quält mich mein Gewissen schwer die letzten Stunden und es ist ein Wink des Himmels, der euch zu mir geführt hat. Es muss ein Zeichen Gottes sein. Es war der einzige Weg, den wir noch gehen konnten. Und ihr habt recht getan. Ich habe heute ganz in der Frühe die Morgenmesse abgehalten und wurde auch als Beichtvater gebraucht. Es war nur ein Sünder bei mir und seine Stimme war mir gut bekannt. Vielleicht hättet ihr sie auch erkannt. Ich habe ihm Absolution erteilt, so wie es mein Amt ist. Ich fürchte aber, seine Reue kam nicht von Herzen. Hochwürden, was... Obgleich er, glaube ich, ein Gottesmann war, vielleicht sogar ein recht bekannter Gottesmann. Ich werde euch, Gott steh mir bei meinem Leben nicht sagen, was er gebeichtet hat, aber ich muss euch davon sprechen, dass etwas geschehen ist. Etwas Schreckliches. Und es geschah nicht heute, wie man denken könnte. Nicht heute? Nein, es geschah wohl schon gestern in der Nacht. Hochwürden. O barmherziger Herr Jesu Christi, ich danke dir und preise dich, gib mir um deine große Barmherzigkeit willen, dass ich stets zur Rede und handle, wie es dir zu Bruder Johannes! Bruder Johannes. Hast du dich erleichtert, Martin? Ja, und ich bin voll Zuversicht. Wir gehen jetzt noch einmal zu den beiden Mönchen. Um diese Zeit? Das ist zu gefährlich. Man sucht nach uns. Es duldet keinen Aufschub. Komm, du weißt doch, eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Wovon redest du, Martin? Dominikanerkloster wenig später. Buße tun durch Nächstenliebe. Rechte Worte brauchen keine Taler. Ihr solltet nicht wiederkommen. Vielleicht rufe ich besser den Prior. Wir sollten nicht hier sein, das ist wahr. Aber euren Prior wollen wir in Ruhe schlafen lassen. Wir sind auch bald wieder weg, wenn ihr uns klare Antwort gebt. Was wollt ihr noch von uns? Die Wahrheit. Ihr wisst ja, wie das mit unserer Erinnerung ist. Ihr müsst ihr auf die Sprünge helfen. Seid ihr denn Juden, dass ihr so gierig hinterm Geld her seid? Das sind wir beileibe nicht. Ihr schachert wie die, die unser Land verheeren mit Wucher und Zinseszins. Sie fressen und schlingen große Summen Geldes und lachen sich in die Fäuste, dass wir uns so äffen und närren lassen. Gott behüte, dass er uns mit dem durchböste Volk vergleicht. Ihr solltet jetzt aus reiner christlicher Nächstenliebe Auskunft geben, Brüder. Was wollt ihr wissen? Ihr habt euch nächtens mit dem Burggrafen Reichard von Bayern getroffen, der am darauffolgenden Vormittag tot vor eurem Kloster aufgefunden wurde. Da besteht doch ein bemerkenswerter Zusammenhang, will ich meinen. Was für ein Zusammenhang? Wir haben dem doch nichts getan. Das müsst ihr schon beweisen. Wieso beweisen? Wir haben alles so berichtet, wie es geschehen ist. Genau so. Ich glaube allerdings nicht alles. Doch, doch, von Anfang an. Nun, wie und wo habt ihr denn den Reichard getroffen? Getroffen habe mir ihn gerade nicht. Gefunden? Ah, nicht. Es war gestern. Gestern? Spätabends. Seid ihr ganz sicher? Ja, klar, gestern, sehr spät, also schon nachts. In der Klause in der Hermannsgasse. Wir waren dort auf 1, 2 Bier. Oder 3, 4, 5. Wir müssen schließlich wissen, wie das Bier da schmeckt. Runter zum Gemüse! Und der Mönch mit, ich kreuz ich mein Fleisch und dann tut er Schinken und Wildbret kreuzweiß übers Butterbrot. Guten Abend, die Herren Dominikaner. Ihr seid aber lustig drauf. Warum auch nicht? Für so forsche Mönche habe ich einen gewichtigen Auftrag. Ein Auftrag? Um die Nacht schon für die Zeit? Es ist nie zu spät, sich der Gunst des Herrn zu versichern. Was hat denn der Herr damit zu tun? Er hat ein strenges Auge auf euch geworfen. Direkt auf uns? Er meint, ihr frönt der Völlerei und sauft zu viel. Ihr solltet Buße tun. Buße tun? Und wie? Mit Nächstenliebe. Draußen vor der Schenke liegt ein entfernter Bekannter, volltrunken. Er bringt die Füße nicht mehr voreinander. Seht ihr, das kommt vorher in die beste Kreise, wenn so gut in die Kehle rinnt. Er ist ein Mann von Ehr und Adel. Niemand darf ihn morgen früh so finden. Bitte nehmt ihn mit in euer Kloster und lasst ihn dort den Rausch ausschlafen. Euer Schaden ist es nicht. Wir sind barmherzig mit dem Herrn. In unserer Bibliothek ist er gut aufgehoben. So bin ich zufrieden. Und euer wer der Name, Herr? Der tut hier nichts zur Sache. Habt ihr mit dem Reichard geredet auf dem Weg ins Kloster? Nee, der war ganz und gar benommen. Der konnte gar nicht mehr sprechen. Und nicht lave, wir mussten alle zwei schwer anpacken, um den da herzuschaffen. Und am Morgen, als ihr nach ihm geschaut habt. Da lag er da ganz wie ein Toter. Ganz wie ein Toter. Vielleicht war er's auch. Was? Tot? Schon tot, als ihr ihn hierher gebracht habt. Also, das glaube ich nicht. Wisst ihr's? Nee, das nicht. Könnt ihr's beschwören, dass er noch lebendig war? Nein. Wie hieß der hohe Herr? Seinen Namen hat er nicht genannt. Das tut nichts zur Sache, hat er gemeint. Und ihr habt ihn nicht gekannt? Nein. Nun waren wir auch schon ein bisschen schräg im Kopf. Könnt ihr den Mann beschreiben? Also schwarz, so war der Umhang und die Kapuze. S'war wohl ein feiner Herr. Wie kommt ihr drauf? Na, der Ring, den er am Finger hat. Ein Ring? Wie sah der aus? Ich habe nur ganz kurz gesehen. Ich konnte nichts erkennen. Wie sah der Ring aus? Oh, verdammt, mein Kopf tut sich schwer. Basilius, hast du was gesehen? Ich? Nein, nicht mal den Ring. Ihr seid da in eine sehr üble Sache hineingeraten. Und ich bin nicht sicher, wie ihr da wieder herauskommen könnt. Ihr habt den Toten als Letzte gesehen. Wenn die gerichtlichen Untersuchungen beginnen, werdet ihr im Zentrum des Verdachts stehen. Aber warum das denn? Ihr selbst meint doch, dass der Mann schon tot war, als Männer ihn in unser Kloster brachte. Wäre es dann nicht eure Pflicht gewesen, den Tod sofort zu melden? Wenigstens eurem Prior. Auch wenn wir es nicht genau gewusst haben können? Nicht wissen allein schützt vor Strafe nicht. Was meinst du, Bruder Johannes? Wäre es nützlich, den Mann zu finden, der den beiden den womöglich schon toten Reichhard anvertraut hat? Das wäre außerordentlich nützlich. Ja. Ich glaube sogar, es wäre die einzige Gelegenheit für sie, ihre Köpfe aus der Schlinge zu ziehen. Es war Siegelring. Zwei Buchstaben standen noch drauf. Welche? Oh, welche? Welche? Martin. Ich glaube, ihr müsstet noch mal einen Taler drauflegen. Ich glaube nicht. Komm, Johannes, uns kann es gleich sein. Was müssen wir, die Initialen, kennen? Die beiden Gauner kommen hinter Schloss und Riegel, wenn sie den Herrn nicht wiederfinden. Es geht schließlich um Mord. Das war ein A. Ja, und? Und wahrscheinlich war da noch ein H davor. Du hast die Reisekasse recht geschont. Mitunter genügen die rechten Worte, da braucht es keine Taler. Vor dem Dominikanerkloster. Geisterstunde. Die Falle schnappt zu. Bruder Martin! Bruder Johannes! Bleibt stehen! Herr Doktor! Meister Erfurt? Was tut ihr hier mitten in der Nacht? Ich habe euch überall gesucht. Hört mir zu. Ich habe in der Werkstatt nochmal alles untersucht und habe einen Setzkasten gefunden. Da sind ganz viele Lettern durcheinander. Das hätte der Thomas niemals so getan. Nun denke ich, dass derjenige, der das Geständnis schrieb, diese vielen Lettern herausgerissen hat, die Thomas schon gesetzt hatte. Er war also viel weiter mit dem Pamphlet, als wir es dachten. Es war viel später, als der Mörder in die Werkstatt kam und deshalb... Könnte es doch der Nunzius gewesen sein. Den ich zwar in der Früh auf dem Domplatz sah, aber was er danach getan hat, das... Jetzt schnappt die Falle zu. Ergreift ihn! So. Lass mich los! Hab ich euch endlich. Lasst mich! Dr. Martinius Luther, ich bin berufen, euch wegen der Anstiftung zu schwerstem Verbrechen zu arretieren. Lasst ihn los! Martin ist unschuldig! Das zu entscheiden steht nicht in unserer Macht. Ab mit ihm! Keine Bange! Ich bin in Gottes Hand! Ich fürchte, er ist in der Hand von Verbrechern. Und meine Sorge ist, was wir jetzt wissen, ist gefährlich. Nacht vom 19. auf den 20. April. In einer Zelle. Aug in Aug mit dem Verschwörer. Danke. Ihr wacht vor der Tür. Ich will ein paar Minuten allein mit dem Herrn Doktor sein. Endlich. Aug in Aug mit dem Verschwörer. Dem Herrn Magister, dem Professor der Theologie. Ein Bruder bist du ja nicht mehr. Der Papst hat dich exkommuniziert. Aber du bist ein fleißiger Schriftversteller und hetzt das Volk auf. Du verbreitest die größten Lügen wider den Heiligen Stuhl. Aber nun ist Schluss damit. Jetzt habe ich dich in der Zange. Euer Hochwohlgeboren, ich habe gestanden vor dem Kaiser und dem ganzen Land und habe mich erklärt. Ich habe mein Gewissen vor ihm aufgeschlossen, das in Gottes Wort gefangen ist und dem ich verpflichtet bin. Der Herr allein ist Autor und Tutor meines Wortes. Und du bist ein persönlicher Dolmetscher, was? Ich werde mich auch vor dem Botschafter des Papstes nicht beugen. Nicht verbiegen, nicht verteidigen. Du wagst es, du toller Hund, mir so ins Angesicht zu sprechen. Du, der du die päpstliche Bulle und andere wertvolle geistliche Lehrbücher zu Wittenberg in einem öffentlichen Schauspiel verbrannt hast. Dir wird es ebenso wie diesen Schriften ergehen. Wir werden sehen, was geschieht. Ich werde keinen theologischen Disput mehr mit dir führen. Denn jetzt so hast du noch mehr Schuld auf dich geladen. Zwei Tote hier in Worms gehen auf dein Konto. Mein Freund Reichard von Bayern, Burggraf zu Amberg-Sulzbach, wurde ermordet von einem deiner Anhänger, dem Druckergesellen Thomas Seibold. Er hat gestanden, bevor er Hand an sich legte. Der große Martin Luther ist nichts als ein Anstifter zum Mord. Jetzt seid ihr verloren. Ihr werdet brennen wie der Hus. Hus ist verbrannt worden. Nicht aber die Wahrheit mit ihm. Eure Schreie auf dem Scheiterhaufen werden mich ergötzen. Ihr werdet es nicht wagen. Eure Schuld wiegt zu schwer. Was? Was redest du von meiner Schuld? Ich bin der Botschafter des Heiligen Stuhles. Ich habe in den letzten Stunden Dinge in Erfahrung bringen können, die euch interessieren werden. Es gibt deutliche Beweise, dass der Thomas das Geständnis nicht geschrieben hat. Ihr, verehrter Nuntius, kennt zwar seinen Namen, aber ihr habt ihn falsch gesetzt. Seibold mit O und nicht, wie es sich gehört, mit E, denn der Mann hieß Seibold. Und diese Worte, die ihr ihm recht theatralisch in den Mund gelegt habt, sola fide, sola scriptura, das hätte er nicht schreiben können. Er konnte kein Latein. Ihr werdet blass. Es geht noch weiter. Ich komme jetzt zu eurem ermordeten Freund. Ihr wolltet alle Welt glauben machen, er sei heute am Vormittag vor dem Kloster der Dominikaner ermordet worden. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wir hatten es zunächst auch geglaubt, doch ein ernstes Gespräch mit zwei Mönchen ergab, dass Reichard bereits tot war, als sie ihn des Nachts ins Kloster schleiften. Gestern, spät am Abend, hat sie ein geistlicher Herr um diesen Dienst ersucht. Was für Märchen? Wer soll denn dieser Geistliche gewesen sein? Haben die Brüder euch seinen Namen genannt? Nein, das nicht. Er hat ihn verschwiegen. Ach ja? Aber sie haben seinen Ring gesehen. Und auf diesem Siegelring waren deutlich zwei Initialen zu erkennen. Ein H und ein A. Wem der wohl gehört? Aber verehrter Nuntius, warum zieht ihr eure Hand denn weg? Nehmen wir mal an, dass ich es war. Gestern in der Schenke. Was soll das beweisen? Ihr wart der Einzige, der wusste, wohin die beiden Reichard brachten, nämlich in die Bibliothek der Dominikaner. Aber dort ist er nicht gefunden worden. Nein, er ist auferstanden von den Toten, wie unser Heiland. Er ist ein Stück gegangen und dann hat er sich mausetot wieder hingelegt. Und zwar genau dort, wo ihr ihn haben wolltet, an der Klostermauer. Das stand schließlich in dem Geständnis, das ihr verfasst habt. Und ihr wollt nun behaupten, ich wäre aus der Werkstatt ins Kloster gelaufen und hätte den Toten ungesehen zur Klostermauer geschleppt. So muss es gewesen sein. Absurd! Und dann seid ihr gegen 11 in der Werkstatt gestanden, gerade als Hans von Erfurt den Erhängten fand. Pünktlich zur Stelle, um die Untersuchung in die Hand zu nehmen. Du bist ein Hurensohn! Und ihr seid Abschaum! Ihr hockt unterm Hintern des Teufels und fresst seinen Kot! Nun gut, ihr könnt die Wahrheit mit auf den Scheiterhaufen nehmen, die ich euch jetzt offenbare. Es geschah nach eurem Verhör vorm Kaiser. Der Reichard sollte mir davon berichten, da ich als päpstlicher Vertreter nicht zugelassen war. Er war mir viel zu nachsichtig. Der wollte noch mit euch verhandeln. Da packte mich die Wut. Euer Hochwohlgeboren. Da seid ihr endlich, Reichard. Der Luther hat sich gut gehalten. Er weiß, ganz Deutschland ist in hellem Aufruhr und schaut auf ihn. Ja, 9/10 erheben das freche Feldgeschrei Luther. Und das übrige Zehntel fordert Tod dem römischen Hofe. Deutschland soll nicht vergessen, dass es das Kaiserreich durch päpstliche Vergünstigung empfangen hat. Ich befürchte, was Luther vertritt, die Bekämpfung des kirchlichen Missbrauchs, wird nicht reichen, ihm die Sympathie des Reichstages zu entziehen. Luther muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden! Alle seine Schriften müssen noch morgen verbrannt werden. Verehrter Nuntius, lasst uns besonnen bleiben. Wir müssen Kante zeigen. Packt mich nicht so hart an. Ich bin doch eins mit euch. Die ganze Welt soll diesen Mann endlich erkennen als das, was er ist. Ihr tut mir weh. Er ist ein närrischer und liederlicher, ein dämonischer Mensch. Wenn wir es klug anstellen, Luther dazu zu bringen, mit der Kirche auszusöhnen. Ich kenne euch nicht wieder, Reichard. Ihr seid ja des Teufels. Dann lag der Reichard plötzlich da und regte sich nicht mehr. Was sollte ich tun? Ich habe ihn mit Schnaps begossen, geschnappt und vor die Schenke gelegt. Da traft ihr die zwei Mönche. Er war ja viel zu schwer für mich. Und diese beiden Trunkenbolde waren so berauscht, dass sie nicht merkten, dass sie einen Toten ins Kloster brachten. Ja, so spielte mir die Vorsehung in die Hand. Die Leiche war erst einmal an einem sicheren Ort. Unser heiliger Krieg gegen die Heretiker ist nichts für schwache Nerven. Als Streiter im Auftrag unseres Papstes plagt mich keine Schuld. Und doch gingt ihr am nächsten Tag zur Beichte. Nur ein liebgewonnenes Ritual. Und bei der Beichte gab man euch den Rat, auch noch den Thomas zu opfern. Ich brauchte ja einen Mörder für den Reichard und fand einen, den ich mit euch in Verbindung bringen konnte. Besser hätte ich's nicht treffen können. Ihr habt keine Beweise. Hier steht Wort gegen Wort. Und wem wird man glauben? Mir, dem Nuntius des Papstes oder einem Heretiker wie euch? Ihr werdet als geistiger Vater eines Mordes und eines Selbstmordes sowie als Anstifter zur Unruhe diese Welt verlassen. Macht ein Feuer zwischen Worms und Wittenberg, das bis an die Wolken reicht. Ich bleibe meinem Glauben und Gewissen treu. Gott ist mein Vater und mein Herr, nicht ihr, sondern er allein wird über mein Schicksal entscheiden. Unfug! Hier entscheiden wir. Ihr werdet brennen. Samt aller eurer schmutzigen Worte. 23. April. Speisesaal des Erzbischofs. Erdrückende Indizien. Verehrter Erzbischof, jetzt sind wir am Ziel. Er müsste nur noch gestehen, der Dr. Luther. Wir zeigen ihm die Instrumente. Die Indizien sind erdrückend. Sie sind erdrückend. Das stimmt wohl. Habt ihr den Kaiser schon gewinnen können? Ich habe noch keine Audienz bekommen. Aber da war ein Priester vorhin bei mir. Der brachte neue Kunde. Die scheint mir sehr bemerkenswert. Neue Kunde? Von wem? Er berichtete mir von einem Augustiner, der in der Stadt herumschleicht, Leute befragt und Neuigkeiten an den Tag bringt, die ihr, lieber Nuntius, vielleicht nicht hören wollt. Doch, sprecht. Nun, er sprach zum Beispiel von zwei Dominikanermönchen, die den Reichard als Letzte sahen. Und sie sahen wohl einen Toten. Der Augustiner war auch bei einem Drucker und bekam bei ihm ein Papier zu Gesicht. Hans von Erfurt. Das soll er büßen. Es war wohl ein Geständnis seines toten Gesellen. Der sollte sich erhängt haben, aber nun sieht es ganz so aus, als wäre ein anderer ihm dabei behilflich gewesen. Muss ich noch mehr sagen, Herr Nuntius? Nein. Bringt ihr mir Licht ins Dunkel? Weder euch noch irgendjemandem. Wir werden alles schön im Trüben lassen. Das Tuch des Schweigens decken wir darüber. Und damit Schluss. Plus Ultra, wie unser Kaiser sagt. Aber was ist nun mit dem Scheiterhaufen für Luther? Wir werden nicht mehr genug trockene Scheite finden. April 25. Nachmittags. Johanniterhof. Wer bei den Wölfen sein will, muss mit ihnen heulen. In Kraft des Amtes unserer kaiserlichen Würdigkeit, Hoheit und Autorität bezeugen wir, dass Martin Luther das freie Geleit von 21 Tagen gewährt wird, Er hat sich binnen dieser Frist an seinen Wohnort zu begeben. Er wird mich nicht brennen sehen, dieser Kettenhund des Papstes. Nur 21 Tage Freiheit noch. Das ist nicht viel. Mir ist das ein willkommener Aufschub. Das kaiserliche Edikt folgt. Das ist gewiss. Und du bist vogelfrei. Dann gibt es keinen Dr. Luther mehr, der mit Predigten, Vorlesungen und Schriften der Welt die Augen öffnet für die Verbrechen Roms. Ich weiß. Binnen 21 Tagen wird es kein Wunder geben. Aber vielleicht, bester Petzensteiner, gibt es einen, sagen wir mal, einen Junker. Irgendwo sitzt dieser Mann. Mag sein in einer Kammer, in einer Burg. So einen könnte es geben, was? Ich verstehe dich nicht. Und dieser, naja, eben dieser Junker, nennen wir ihn zum Beispiel Jörg. Jörg. Führt fort, was ich begonnen habe, und schaut von oben, von der Burg, dem Volk aufs Maul und krempelt dann die Kirche um. Was meinst du dazu? Du sprichst in Rätseln, Martin. Die Welt ist ein Mysterium. Ich wünschte mir, mitunter käme Licht ins Dunkel. Und Mörder würden Mörder heißen vor aller Welt und würden der gerechten Strafe nicht entgehen, auch wenn sie sich hinter einem heiligen Stuhl verbergen. Dein Wort in Gottes Ohr, mein lieber Bruder Petzensteiner. Denen nach uns sollte es auch zu Ohren kommen. Die Nachwelt wird es nicht erfahren, denn dass die Wahrheit öfter im Verborgenen bleibt, ist unser Schicksal. Es kann doch keine Fügung sein, dass Verbrecher weiter ihr Unwesen treiben dürfen. Nicht Fügung, aber höhere Gewalt. Man trifft, so sagt man in der Welt der großen Politik, eine stille Übereinkunft, ja, eine notwendige Konzession. Nenn es Einräumung, Zwischenlösung, Ausgleich, Mittelweg. Du weißt doch, wer bei den Wölfen sein will, muss zuweilen mit ihnen heulen. Aus tiefer Not. Kriminalhörspiel von Matthias Eckold und Tatjana Reese. Es spielten Martin Luther, Thomas Balu Martin, Johannes Petzensteiner, Max Urlacher, Nuntius Aleander, Peter Kaganovic, Bruder Basilius, Urs Peter Halter, Bruder Laurentius, Christian Gaul, sowie Jo Jung, Reinhold Weiser, Jürg Löw, Elmar Ruloff, Andreas Leupold und Sebastian Röhrle. Sprecherin Susanne Heidenreich. Musik Tobias Krämer. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Uwe Scharek. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.